das Leben ist verrückt. Weinen, das Glück zu finden, das Leben ist ganz anders. Das Leben ist verrückt, das Leben ist.